Auf der Internet-Homepage der amerikanischen Zeitung Los Angeles Times gab es am 20. Mai einen Artikel unter der Überschrift Große Fortschritte Nordkoreas nicht nur in der nuklearen Industrie, sondern auch im Bauwesen. Darin hieß es, Kim Jong-un, oberster Führer Nordkoreas, lasse trotz der internationalen Sanktionen die Stadt neuartig umgestalten. Unter seiner leidenschaftlichen Leitung seien an vielen Orten des Landes moderne Straßen wie das Wissenschaftler-Wohnviertel Mide wie auch kulturelle Wohlfahrtseinrichtungen für das Volk, darunter Wasserpark, Vergnügungspark und Skigelände hervorragend gebaut und der Terminal des internationalen Flughafens Pyongyang prächtig errichtet wurden.